Erster, er sagte zu mir, du Mensch, iss dieses Buch. Dann geh zum Volk Israel und sprich zu ihnen. Zweiter, ich öffnete meinen Mund. Er gab mir das Buch zu essen. Dritter, er sagte, du Mensch, iss dieses Buch ganz. Fülle deinen Bauch damit. Ich aß es. Es schmeckte süß wie Honig. Vierter, er sagte zu mir, du Mensch, steh auf. Geh zum Volk Israel. Sprich meine Worte zu ihnen. Fünfter, du bist nicht zu einem Volk gesandt, das dich nicht versteht. Du gehst zum Volk Israel. Sechster, ich sende dich nicht zu Völkern, deren Sprache du nicht kennst. Ich sende dich zu ihnen. Sie können dich verstehen. Siebter, aber das Volk Israel wird nicht auf dich hören. Denn sie wollen nicht auf mich hören. Das Volk Israel ist stur. Sie sind sehr hartnäckig. Achter, ich sage dir, ich mache dein Gesicht hart wie ihr Gesicht. Deine Stirn mache ich hart wie ihre Stirn. Neunter, deine Stirn mache ich hart wie Diamant. Sie ist härter als Stein. Hab keine Angst vor ihnen. Erschrick nicht. Sie sind ein ungehorsames Volk. Zehnter, er sagte zu mir, du Mensch, nimm alle meine Worte auf. Höre gut zu. Elfter, steh auf und geh zu deinen Leuten. Sie wurden weggeschickt. Sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Egal, ob sie hören oder nicht. Zwölften, Gottes Geist hob mich hoch. Ich hörte hinter mir ein lautes Geräusch. Es war wie ein starkes Erdbeben. Gottes Herrlichkeit ging von ihrem Platz weg. Dreizehnter, ich hörte das Geräusch von Flügeln. Die Tiere berührten sich. Ich hörte auch das Geräusch von Rädern. Es war wie ein starkes Erdbeben. Vierzehnter, der Geist hob mich hoch und trug mich weg. Ich ging traurig und aufgeregt. Gottes Hand war schwer auf mir. Fünfzehnter, ich kam zu den Leuten in Tel Abib. Sie wohnten am Fluss Kebar. Sie waren weggeschickt worden. Ich saß dort 7 Tage lang. Ich war still und sah sie an. 16. Nach 7 Tagen sprach Gott zu mir. 17. Du Mensch, ich mache dich zum Wächter für das Volk Israel. Wenn du meine Worte hörst, sollst du sie warnen. 18. Wenn ich zu einem schlechten Menschen sage, du wirst sterben. Und du warnst ihn nicht. Du sagst nichts, um sein Leben zu retten. Dieser schlechte Mensch wird sterben, weil er Böses getan hat. Aber ich werde dich für seinen Tod verantwortlich machen. 19. Wenn du den schlechten Menschen warnst, aber er hört nicht auf mit seinen schlechten Taten, dann wird er sterben, weil er Böses getan hat. Aber du bist gerettet. 20. Wenn ein guter Mensch aufhört, gut zu sein und Böses tut, und ich lasse ihn sterben, wenn du ihn nicht warnst, wird er wegen seiner Sünde sterben. Seine guten Taten werden ihm nicht helfen. Aber ich werde dich für seinen Tod verantwortlich machen. 21. Wenn du den guten Menschen warnst, kein Böses zu tun, und er tut kein Böses, dann wird er leben, weil er gewarnt wurde. Und du bist gerettet. 22. Dort kam Gottes Hand auf mich. Er sagte zu mir, steh auf. Geh ins Tal. Ich will dort mit dir sprechen. 23. Ich stand auf und ging ins Tal. Dort sah ich Gottes Herrlichkeit. Sie war wie die Herrlichkeit am Fluss Kebar. Ich fiel auf mein Gesicht. 24. Ein Geist kam in mich. Er stellte mich auf meine Füße. Er sprach zu mir, geh nach Hause. Schließe dich ein. 25. Du Mensch, man wird dich mit Seilen fesseln. Du kannst nicht mehr unter den Leuten gehen. 26. Ich mache deine Zunge stumm. Du kannst nicht sprechen. Du sollst sie nicht mehr tadeln. Denn sie sind ein ungehorsames Volk. 27. Wenn ich mit dir spreche, öffne ich deinen Mund. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr. Wer hören will, soll hören. Wer nicht will, soll es lassen. Denn sie sind ein ungehorsames Volk.